Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de. Hallo, Sie arbeiten beim Studentenwerk. Würden Sie sich einmal kurz für unsere Hörer vorstellen? Ja, hallo an alle Zuhörenden. Ich bin Daniela Evers, Sozialberaterin hier im Studentenwerk, in der Sozialberatung in der Mensa 2. Und ich bin hier seit 2,5 Jahren und mache Sozialberatung für alle Studierenden. Ich berate vor allem im Schwerpunkt Studierende mit Kind oder Kindern und internationale Studierende. Also eine Beratung, die sich letztendlich direkt an die Studierenden richtet, das ist dann auch die Aufgabe, die Sie in der Sozialberatung wahrnehmen oder die Sozialberatung des Studentenwerks ausübt. Ja, genau richtig. Wir sind hier in der Sozialberatung mit 3 Kolleginnen insgesamt und genau unsere Aufgabe ist halt, Ansprechpartner zu sein für die Studierenden der 3 Kieler Hochschulen. Und deswegen natürlich auch für die FH-Studierenden. Und zwar bei allen Belangen, so rund um das Studium, von der Organisation, vor allem Finanzierung auch, Fragen zur Krankenversicherung zum Beispiel, aber auch bei familiären oder persönlichen Problemen, bei Fragen zum Jobben, alles, was so rund um die Vorlesung und so eben auftritt im Leben. Bei uns im Beratungszentrum gibt es aber auch noch eine psychologische Beratung für alle Studierenden, die anonym und kostenfrei noch von meinen psychologischen Kolleginnen und Kollegen angeboten wird. Genau. Und wir in der Sozialberatung beraten vor allem auch in herausfordernden Lebenssituationen, würde ich es mal nennen. Das sind zum Beispiel Studierende, die mit einem oder mehreren Kindern studieren, Studierende mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen und internationale Studierende. Wir haben aber auch die Aufgabe, finde ich, durch die Beratung, durch den Kontakt zu den Studierenden so Bedarfe zu sammeln, die es gibt und die sich ja auch verändern im Laufe der Jahre und in Kommunikation zu gehen mit anderen Behörden, mit Jobcenter, mit Wohngeld, mit anderen Leistungsträgern, um zum Beispiel immer wiederkehrende Probleme, Schwellen und Fragen zu klären, grundsätzlich zu klären und auch Angebote immer wieder neu zu schaffen, was so in Vorträgen und so, die wir auch halten, gewünscht ist von den Studierenden. Sie sprechen von herausfordernden Lebensumständen. Ich glaube, durch die Corona-Pandemie befinden wir uns alle mehr oder weniger gerade in einem herausragenden Lebensabschnitt. Ja. Wie erreicht man denn zurzeit die Sozialberatung? Ich nehme mal an, ein direkter Kontakt ist ja eigentlich zurzeit nicht möglich. Ja, ein persönlicher Kontakt ist im Moment nicht möglich, also keine Face-to-Face-Beratung, die mussten wir relativ schnell einstellen aufgrund der Bestimmung, aber natürlich sind unsere Sprechstundenzeiten, die wir auf der Homepage haben, immer besetzt und zwar per Telefon und da erreicht man uns einfach unter unseren Telefonnummern, einfach eine Nummer, die auf der Homepage angegeben ist, anwählen, die Seite ist studentenwerk.sh. Oder auch sonst sehr gut per Mail. Wir haben eine allgemeine Mailadresse sozialberatung@studentenwerk.sh, die täglich bearbeitet und beantwortet wird. Und die Beratung bei uns wird auch bald auf Wunsch, wenn man es möchte, per Videochat möglich sein. Dann ist es immer noch nicht persönlich, aber man kann sich zumindest sehen. Gerade jetzt ist es uns natürlich total wichtig, auch zuverlässig erreichbar zu sein für alle Studierenden. Merken Sie zurzeit einen Mehrbedarf unter den Studierenden? Ist da gerade gewünscht, dass da mehr Beratung stattfindet? Ja, also ich erzähle einmal, weil die Situation jetzt ja schon ein paar Wochen anhält. Das fing ja so Mitte März an mit der Umstellung. Da war zunächst fast gar nichts los. Also ich glaube, da hatten einfach auch alle Studierenden mit diesem, genau, da hatten wir hier so ein bisschen so ein Loch, würde ich sagen, viel Zeit den Schreibtisch aufzuräumen und was man sonst noch so liegen gebliebenes zu tun hatte. Und jetzt hat es sehr, sehr stark aber angenommen. Da merken wir einen großen Mehrbedarf in der Beratung, wobei ich auch sagen muss, dass der April eigentlich immer ein sehr beratungsstarker Monat ist durch Semesterbeginn, dass einfach viele Fragen auftauchen. Im Moment ist aber trotzdem hauptsächlich viele Fragen zur Alternativfinanzierung, weil ich natürlich weiß, dass bei vielen jetzt der Job weggefallen ist und tatsächlich bei vielen damit auch die komplette Studienfinanzierung. Und dass sehr viele Studierende im Moment extrem große Sorgen haben, wie sie die nächsten Monate bezahlen und finanzieren sollen. Da kommen Sie auch gleich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also Sie bieten tatsächlich eine finanzielle Beratung auch an für Studierende, alles was rund ums Studium ist. Ja, richtig. Die Finanzierung eines Studiums kann ja sehr unterschiedlich sein. Das hängt ja vom Alter ab, vom Einkommen der Eltern, von der Lebenssituation an sich. Und da bieten wir einfach unsere Expertise an. Ich sag mal, rund um die ganzen Sozialgesetzbücher, die ja die Leistung möglich oder unmöglich machen. Wir kennen aber auch Kreditmöglichkeiten für Studierende und die Bedingungen dafür und natürlich auch die Landschaft der Leistungsträger in Kiel und im Umkreis von Kiel. Wir wissen eben auch, welche Leistungen im Studium möglich sind und welche Leistungen sich eben überhaupt nicht miteinander vertragen, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn man BAföG bekommt, ist ja Wohngeld unmöglich, das nebenbei zu kriegen. Aber wenn zum Beispiel dann ein Kind geboren wird, ändert sich das schon wieder. Und da ist eben unser Angebot, dass wir die ganze Situation im Studium analysieren und halten dann auch, ja, wenn es gewünscht ist, während der Antragstellung auf andere Leistungen Kontakt, bis dann wirklich alles in trockenen Tüchern ist und man so gut aufgestellt ist finanziell, dass man wirklich, wie wir sagen, eine grundständige Studienfinanzierung hat und einfach wieder entspannt studieren kann. Also Sie bieten letztendlich die Beratung die ganze Zeit an. Ist das dann letztendlich auch zu empfehlen, wenn ich jetzt gerade finanzielle Fragen habe, mich direkt an Sie zu wenden? Ja, unbedingt. Viele machen es ja schon und einige vielleicht noch nicht. Da kann ich wirklich nur zu auffordern und ermuntern. Kein Anliegen ist uns hier zu blöd oder zu klein, als dass es nicht besprochen werden kann. Und einiges, okay, das kann man eben mit ein, zwei Sätzen beantworten. Aber dann ist es, finde ich, auch gut, um Hilfe gefragt zu haben. Und einige Situationen sind auch komplexer. Da ist eine Beratung auf jeden Fall total sinnvoll. Welche finanziellen Hilfen kann ich denn zurzeit als Student in Anspruch nehmen? Ich denke, BAföG ist so das Bekannteste. Was gibt's noch für andere finanzielle Hilfen? Ja, also genau, das ist ja mal gerade die Frage und das ist natürlich total individuell. Wie habe ich mich vorher finanziert? Wie ist so meine Situation? Wie alt bin ich? Da würde ich erstmal raten, die Möglichkeiten, die es ohnehin gibt, auch auszuschöpfen, da man nicht immer alles kennt und weiß. Und da ist schon bei einigen, finde ich, nochmal zu gucken, lohnt es sich, jetzt doch einen Antrag zu stellen auf BAföG, auch wenn der vielleicht schon mal abgelehnt wurde vor 2 Jahren, da die Eltern jetzt vielleicht weniger verdienen, könnte jetzt vielleicht was rauskommen. Und ohnehin hatten wir ja die Reform im letzten Wintersemester mit der Erhöhung der Bedarfssätze. Das heißt, da könnte schon eine andere Berechnung bei rauskommen. Genau, und selbst wenn man jetzt kurz vor Abschluss ist und im ganzen Studium kein BAföG bekommen hat, ist es vielleicht möglich, dann aber jetzt die Studienabschlusshilfe noch zu kriegen. Und da auch keine Angst vorm Antrag, sage ich immer. Bei YouTube gibt es mittlerweile total gute Erklärvideos zum Ausfüllen. Und auch auf unserer Homepage unter dem Reiter BAföG haben wir viele Informationen, die das erleichtern sollten. Wir haben aber auch, da natürlich auch bei einigen wirklich alles ausgeschöpft ist, die auch schon nach Wohngeld gefragt haben, vielleicht schon was bekommen, haben wir jetzt Mittel vom Land bekommen, um unseren ohnehin vorhandenen Darlehensfonds aufzustocken und können ein sogenanntes Corona-Härtefall-Darlehen anbieten, das man bei uns bekommen kann auf Antrag. Und genau, das soll dafür da sein, um die Ausfälle, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind, erstmal aufzufangen. Im Moment können maximal 735 Euro für maximal 3 Monate erstmal vergeben werden auf Antrag. Und wer dazu Fragen hat, soll sich unbedingt auch an uns wenden. Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Eltern weniger verdienen. Das ist ja dann auch häufig mit Kurzarbeit verbunden. Haben denn auch Studenten ein Anrecht auf Kurzarbeit? Das ist das eigentliche Problem. Das ist nämlich nicht so oder in der Regel nicht, da ja die Studierenden meistens einen Minijob haben und Kurzarbeit voraussetzt, dass man sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Und da passt es einfach mit den Voraussetzungen in der Regel nicht. Das gilt dann auch genauso für die Werkstudenten leider. Und deswegen haben wir gerade so viele, die echt ein Loch haben in ihrem Portemonnaie jeden Monat. Der Staat hat ja davon gesprochen, die Bazooka auszupacken, die mit Soforthilfen. Die sind ja vor allem für Unternehmen. Wie ist das für Studierende? Gibt es auch vom Staat Soforthilfen für Studierende? Im Moment gibt es da noch keine bundeseinheitliche Lösung. Da wird ja noch dran gebastelt, sage ich mal. Und unser Dachverband, der DSW, der setzt sich auch auf Bundesebene stark dafür ein, Änderungen anzuregen dahingehend. Da wird ja zum Beispiel angedacht, dass SGB II, also die Jobcenterleistung oder auch das BAföG generell für Studierende zu öffnen, die jetzt einfach einen Bedarf haben. Da ist aber noch keine Lösung da und deswegen ist gerade jedes Bundesland aufgefordert, da eine eigene Lösung im Moment zu finden. Ja, gibt's da zurzeit eine Regelung in Schleswig-Holstein? Das ist im Moment diese Darlehenslösung mit den Mitteln vom Land. Und auch da hoffe ich, dass sich da noch was verändert und Studierende nicht weiterhin benachteiligt werden und auch einen Zuschuss bekommen. Es gibt ja auch viele Studierende, die als Solo-Selbstständige arbeiten und gearbeitet haben, deren Verdienstmöglichkeiten jetzt aber wegbrechen. Haben die irgendwelche Ansprüche auf ihre Solo-Selbstständigkeit? Genau, das muss man natürlich im Einzelfall prüfen, ob sie für diese Corona-Soforthilfe vom Bund in Frage kommen. Das kann ich nur empfehlen. Oder dass Sie auch nochmal auf die Honorarregelung in Ihren Aufträgen gucken, ob da vielleicht auch bei Ausfall was geregelt wurde, dass das Honorar weiterläuft. Wenn beides nicht der Fall ist, natürlich wie alle anderen Studierenden auch, zu uns in die Beratung kommen. Für die würde genauso dieses Corona-Haltefalldarlehen bei uns gelten wie für andere Studierende aus dem Minijob. Wir haben jetzt schon BAföG angesprochen. Ich werde auch später noch mal kurz auf das BAföG zu sprechen kommen. Es gibt auch noch den Studienkredit von der KfW. Es gibt diese Studienendlösung vom Staat, wo man auch einen Kredit aufnehmen oder ein Darlehen bekommen kann. Gibt es auch irgendwie finanzielle Hilfen in Form von Stipendien oder Ähnlichem, die derzeit für gerade Corona-betroffene Studierende existieren? Also nein, ich habe auch noch mal die Kollegin gefragt. Wir kennen keine Stipendien, die speziell jetzt wegen Corona vergeben werden. Aber was wir wissen, die ohnehin vergebenen Stipendien der normalen Stipendienwerke werden aber sollen kulant gehandhabt werden. Also und die richten sich ja oft an den BAföG-Regelungen. Das heißt, die werden auch verlängert werden. Aber speziell jetzt für Corona kenne ich da nichts. Es gibt allerdings einige so spendenbasierte Möglichkeiten, die als Zuschuss, als Hilfe in Anspruch genommen werden können. Auch da können wir in der Beratung weiterhelfen. Das betrifft vor allem international Studierende oder auch Studierende, die eine Familie haben und Kinder betreuen müssen. Wie ist das, wenn jetzt die Finanzierung durch die Eltern wegfällt oder geringer ausfällt? Dann ändert sich ja höchstwahrscheinlich auch mein Status. Also es lohnt sich auf jeden Fall da, sich nochmal umzuhören, wie genau die Situation sich jetzt verändert hat, durch Corona. Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Eltern, und das haben wir natürlich auch viele in der Beratung, jetzt selber von Kurzarbeit betroffen sind, ist es natürlich leider so, dass dann auch die Unterhaltszahlung an die Kinder nicht mehr möglich ist. Und da sagen wir auf jeden Fall, denkt an BAföG, versucht nochmal einen Antrag zu stellen, ob ihr jetzt gerade aktuell BAföG bekommt oder nicht. Egal, es gibt ja die Möglichkeit, eine Aktualisierung zu beantragen. Und die macht möglich, dass nicht das Einkommen der Eltern von vor 2 Jahren zugrunde gelegt wird bei der Berechnung, sondern das aktuelle, deutlich niedrigere Einkommen. Und da kann sich ja durchaus ein BAföG-Teil dann errechnen, der das erstmal auffangen kann. Für die, die doch noch zu Hause wohnen und unter 25 Jahre alt sind, würde ich nochmal den Tipp geben, dass die Eltern einfach mal prüfen sollen, ob sie nicht mit diesem verminderten Einkommen jetzt einen Anspruch haben auf den Kinderzuschlag, der ja auch über die Familienkasse ausgezahlt werden kann. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Tipp. Es dauert ja meistens relativ lange, bis das BAföG-Amt die ganzen Unterlagen bearbeitet haben. Wie lange würde das jetzt dauern, wenn ich jetzt meinen Antrag erst im April abgegeben habe? Mit welcher Bearbeitungszeit muss ich zurzeit rechnen? Ich nehme mal an, im BAföG-Amt sind wahrscheinlich auch viele Leute in Homeoffice und da dauert das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger. Ja, genau. Da kann ich wirklich nur zu sagen, dass meine Kollegen da vom BAföG und Kolleginnen wirklich ihr Bestes tun, um die noch nicht beschiedenen und auch jetzt die neuen Anträge unter den wirklich momentan erschwerten Arbeitsbedingungen wie Homeoffice oder auch Schichtarbeit mittlerweile so schnell wie möglich zu bearbeiten. Und wir wissen wirklich, was für jeden Einzelnen daran hängt. Aber die konkrete Bearbeitungszeit können wir nicht vorhersagen und kann ich auch hier leider nicht nennen. Wie ist es, wenn ich jetzt tatsächlich akut betroffen bin? Also jetzt haben wir ja schon Ende April. Wahrscheinlich ist jetzt schon der erste oder der zweite Monat, wo kein Geld geflossen ist, kein Einkommen da war. Gibt es da auch Möglichkeiten, einen Antrag zu stellen, um eine Soforthilfe zu bekommen für den nächsten Monat, damit man irgendwie die Mieten bezahlen kann oder ähnliches? Also, um schnell an Geld zu kommen, hilft beim BAföG natürlich immer den Antrag vollständig, richtig gut ausgefüllt. Hier nochmal Erinnerung an diese Erklärvideos abgeben, dass keine Unterlagen nachgefordert werden müssen. Das beschleunigt den Prozess wirklich ungemein. Unterschriften nicht vergessen und auf so Kleinigkeiten achten. Und dann dauert das beim BAföG natürlich trotzdem eine Weile. Wir haben dann vom Studentenwerk noch ein Überbrückungsdarlehen, was man hier auf Antrag stellen kann, was eben die Zeit überbrückt, solange der BAföG-Antrag bearbeitet wird. Das geht relativ schnell, genau wie unser Corona-Härtefalldarlehen. Wir treffen uns jetzt 14-tägig im Moment zu einem Vergabeausschuss. Und das heißt, dass wirklich, dass das Geld da auch relativ schnell ausgezahlt werden kann. Und das ist so, was ich im Moment sehe, mit die schnellste Möglichkeit, wenn man dann die Voraussetzungen erfüllt, da auch was auf dem Konto zu haben, um die Miete zu zahlen. Wobei wir da zum Glück ja im Moment diese Änderung im Mietrecht haben. Wer jetzt auch zum nächsten Ersten schon nicht zahlen kann, also ne, plädieren wir immer dafür Offenheit, die Vermieter ansprechen, die kennen die Situation und im Moment können die ja nicht kündigen, wenn die Miete fehlt. Genau, und dann vielleicht nachweisen, dass ein Antrag gestellt wurde, dass da einfach noch dauert. Ich denke, dass die Vermieter da im Moment auch damit umzugehen wissen. Sie haben jetzt schon mehrmals das Corona-Darlehen vom Staat, vom Land angesprochen. Was sind da denn genau die Konditionen? Genau, also wir können die Darlehen vergeben für 3 Monate und haben da eine Höchstsumme von 735 Euro. Wir berechnen allerdings dabei einen Bedarf. Das heißt, wir gucken, ist vielleicht sind noch andere Einnahmen da, aus vielleicht doch noch einem anderen Job, der nicht weggefallen ist, Unterhaltszahlung der Eltern in geringem Maße oder so, und berechnen dann diesen Bedarf. Eingeschriebener Student muss man sein an einer der Hochschulen. Das heißt, wir brauchen eine aktuelle Studienbescheinigung und einen Nachweis, dass ein Job nicht mehr ausgeführt werden kann. Also das wäre zum Beispiel eine Kündigung vom Arbeitgeber oder eine Bestätigung, dass man in vollem Umfang gerade nicht eingesetzt werden kann. Das würde dann schon reichen, um Zugang zu diesem Darlehenstopf zu bekommen. Wie ist das, wenn ich jetzt einen BAföG-Antrag stelle, weil ich finanziell gerade Schwierigkeiten bekommen habe, mir aber jetzt Geld oder von Freunden, Verwandten oder Eltern leihe, um eben die Zeit, bis das BAföG-Geld ausgezahlt wird, zu überbrücken? Wird das als Einkünfte auf den BAföG-Antrag mit angerechnet? Ja, auf jeden Fall nicht. Also deutliches Nein. Darlehen von Eltern oder anderen Verwandten und Freunden sind kein Einkommen im Sinne des BAföG. Und auch in Vorausleistungsfällen beim BAföG zum Beispiel sind Überbrückungsdarlehen zur Überwindung einer akuten finanziellen Notlage nicht anzurechnen. Also da braucht man keine Sorge haben. Wie wäre das, wenn ich jetzt durch Corona anderweitig irgendwie als Hilfe eingesprungen bin, zum Beispiel in der Pflege oder in der Landwirtschaft aushelfe? Wird das dann als Gehalt auf das BAföG angerechnet? Mhm. Auch ein deutliches Nein. Geplant ist ja zumindest derartige Einkünfte komplett freizustellen. Und die Gesetzesänderung dafür wird für Mai erwartet. Im Hinblick auf die geplante Änderung findet eine Einkommensanrechnung in diesen Fällen, also wenn man so einen systemrelevanten Job, heißt es ja, macht, findet bereits jetzt schon nicht statt. Also da kann nach oben hin frei verdient werden, ohne dass es angerechnet wird. Wie ist das allgemein? Wie hoch sind denn die Freibeträge, die ich hinzuverdienen kann, wenn ich BAföG bekomme, die bevor es eben auf das BAföG angerechnet wird? Ja, also aus normalen Jobs jetzt genau. Auch, sage ich mal in Anführungszeichen. Genau, also da ist der Freibetrag für ledige und kinderlose Studierende liegt monatlich bei 290 Euro, aber da kommt natürlich, wird noch eine pauschale Werbungskostenpauschale eben abgezogen und eine Sozialpauschale, dass man sagen kann, das sind diese 450 Euro aus dem Minijob, die komplett anrechnungsfrei bleiben. Und aufs Jahr gerechnet, weil wir ja immer das im Bewilligungszeitraum angucken müssen, sind es dann 5.400 Euro, die anrechnungsfrei bleiben. Heißt auch, wer eben jetzt nicht arbeiten kann und nicht verdienen kann, könnte diesen Teil nachher eben mehr verdienen, sofern es überhaupt möglich ist dann mit dem Studium. Aber da das aufs Jahr gerechnet wird, sind es 5.400 Euro. Die Regelstudienzeit ist ja auch ein gewisser oder ein wichtiger Faktor für zum Beispiel das BAföG, aber auch für andere Stipendien, wie zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Wie wirkt sich denn jetzt das Sommersemester, das ja nur digital zurzeit stattfindet, auf die Regelstudienzeit aus? Es kann ja eventuell Kurse geben, die nicht stattfinden können aufgrund von Corona. Ja. Genau, also auch da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Übersicht bei allen Fragen auch, wie sich das jetzt auswirkt, dieses Semester, was es jetzt mit dem BAföG macht, mit der Regelstudienzeit. Da gibt es eine Übersicht beim Bundesfamilienministerium oder Bundesministerium für Bildung und Forschung, besser gesagt, eine ganz gute Liste zu all diesen Fragen. Es ist ja so, dass dieses Semester nicht als Fachsemester gewertet werden soll. Und das sozusagen auch nicht zu Problemen mit der BAföG-Bezug führen soll. Und wie ist es, wenn ich jetzt durch Corona, durch die ganzen Online-Kurse oder wegfallenden Kurse viel Zeit habe? Gibt es eine Möglichkeit, jetzt auch während Corona einen Studentenjob zu finden? Das, ja, ist die Frage. Ich glaube, dass viele ganz eingebunden sind eigentlich in diese ganzen Online-Veranstaltungen und dass das zumindest an der Fachhochschule, so viel wie ich höre, das schon ziemlich normal weiterläuft. Wer trotzdem noch Zeit hat, da sagen wir einfach immer das Gleiche. Wir wissen einfach, dass diese Einkaufsketten Rewe, Edeka und Aldi und so weiter lange gesucht haben, dass die Erntehelfer noch gesucht werden über die Seite Das Land hilft zum Beispiel, kann man sich da eintragen lassen. Und dass es lange Zeit noch Jobs bei den Lieferdiensten, die jetzt vermehrt angefragt waren, gibt. Ob die Stellen jetzt alle besetzt sind, kann ich jetzt von hier aus nicht abschätzen, aber das sind so die Möglichkeiten, die man im Moment versuchen kann. Zum Abschluss, welche Empfehlungen haben Sie denn zurzeit für die Studierenden in finanzieller Hinsicht, die Sie geben können? Ganz generell nicht den Kopf in den Sand stecken. Meistens findet sich noch eine Lösung und wirklich in die Beratung kommen, sich trauen zu fragen. Genau, wir sind gern bereit, auch kleine Fragen zu beantworten, komplexe Anliegen uns anzugucken. Das ist besser als, ja, meistens als gar nichts zu machen und irgendwie Schulden auflaufen zu lassen. Wir sind dafür da und warten eigentlich, sitzen am Telefon und beantworten gern alle Fragen. Wenn Sie am Telefon sitzen, so wie jetzt gerade, wollen Sie vielleicht einmal kurz sagen, von wann bis wann Sie erreichbar sind und unter welcher Telefonnummer? Ja, das kann ich machen. Also wir sind auf jeden Fall erreichbar, immer von Montag bis Donnerstag zu unseren Sprechstundenzeiten von 11 bis 14 Uhr. Da wir uns die Sprechstunden teilen, wechselt die Telefonnummer. Also da würde ich einfach bitten, auf die Homepage zu gucken und da eine Nummer anzuwählen und sonst einfach auch per E-Mail. Und sonst einfach versuchen, also Mensch, auch im Homeoffice sind wir erreichbar und auch über diese Zeiten hinaus, aber in den Zeiten auf jeden Fall. Genau, mir wäre es nochmal wichtig zu sagen, für die Familien, die ja auch sowieso gefordert sind durch jetzt die Online-Lehre, kleine Kinder zu Hause haben, vielleicht noch nicht in die Notbetreuung können, weil das einfach nur ein kleiner Teil gerade ist, der da reinkommt in die Kinderbetreuung. Und da das viele einfach, glaube ich, doch noch nicht kennen, ist ja der Kinderzuschlag, der gerade helfen kann. Da kann man bis zu 185 Euro pro Kind von der Familienkasse bekommen auf Antrag. Und auch hier wurde der sogenannte Notfallkinderzuschlag jetzt entworfen wegen der Pandemie. Wird nur noch das Einkommen vom dem Monat vor dem Antragsmonat zugrunde gelegt. Und das ist auch für Alleinerziehende möglich. Und auch hier nochmal gucken, für die Alleinerziehenden habe ich alle Möglichkeiten, die es ohnehin gibt, ausgeschöpft. Kenne ich alles? Ist zum Beispiel der Mehrbedarf vom Jobcenter wegen Alleinerziehung geprüft worden? Das sind dann ja Sachen, die das im Moment wirklich das Loch auch ein bisschen stopfen können. Sie bieten auf Ihrer Internetseite ja auch eine spezielle Beratung für Studierende mit Kind an, für das Studium mit Kind. Ja. Das ist dann auch über die normale Sozialberatung erreichbar. Ja, also wer jetzt wirklich konkret Fragen dazu hat oder schon Fragen hat, speziell wenn man jetzt studiert mit einer Erkrankung, da sind wir mit Ansprechpartner mit Namen und Schwerpunkt aufgelistet. Dann bitten wir herzlich gern darum, direkt uns Zuständige je nach Schwerpunkt auch anzuschreiben oder anzurufen. Wer allgemeine Fragen hat rund um die Finanzierung und sich nicht einem der Schwerpunkte zuordnen würde, kann man sich bei jedem von uns melden. Okay, dann bedanke ich mich für dieses Interview. Das ja, ich sag auch vielen hat Dank. Hat ja doch ganz gut geklappt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke für Ihre Zeit. Ja, ich danke auch. Tschüss, Frau Evers. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Nachmittag noch. Genau. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.